ist ein Liebeslied, ein zärtliches Lied für dich. Wenn die Melodie dich heute glücklich macht, dann träum den schönsten Traum und denke dabei an mich. Dies Lied, das nur in ganz verliebte Herzen dringt, es singt und klingt und flüstert dir ins Ohr hinein, werde mein. Eine Melodie geht durch die blaue Nacht. Es ist ein Liebeslied, ein zärtliches Lied für dich.